Die Achaner, fünfte Szene. Der Chor, ein Sklave des Lamachos, dann Lamachos, die Kaiopolis. Sklave. Ihr Diener all im Haus des Lamachos, macht Wasser, Wasser schnell im Töpfchen warm, Heftpflaster, schafft herbei, Scharpie und Leinwand, Bandagen, Lämmerwolle. Schwer verwundet ist unser Herr. Indem er einen Graben rasch übersprang, verstaucht er sich den Knöchel an einem Pfahl, zerschlug an einem Stein im Fallen sich den Kopf. Die Gorgo sprang aus seinem Schild, der Greif Bramabas mit zerknickten Riesenfedern sang. O Grauen! Hell leuchtend Sonnenaug, ich schaue dich zum letzten Mal, das meine singt, ich sterbe. Und also jammernd stürzt er in den Bach, rafft aber schnell sich auf, die Flüchtgen packt er, schlägt um sich mit dem Spieß, verjagt die Räuber. Da kommt er selber, macht die Haustür auf. Lamachos wird auf einer Bahre hereingetragen. Hu, hu, hu, hu, hu, hu, o höllische Schmerzen, brennende Qual, erliegen muß ich halt es nicht aus, getroffen vom feindlichen Speer, doch ärger noch als Lanzenstich, der Qualen grässlichste wird sein, wenn die Kaiopolis so zugerichtet mich sieht, was wird mir der für Mäuler ziehn? Die Kaiopolis kommt betrunken, eine Dirne an jedem Arme. Hihi, hihi, hihi, hihi, hihi, die hübschen runden Dinger prallend, strotzend. Goldkinder, küsst mich, schnäbelt mich recht brünstig mit Lippendruck und süßem Zungenspiel, denn ich habe zuerst die Kanne geleert. Lamachos. O Unglück über Unglück, ich verlorner, weh, weh, doppelt brennt die Wunde, weh. Die Kaiopolis geht auf ihn zu. He, he, Gott grüß dich, Junkerchen Lamachos. Lamachos, mir geht es schlecht. Die Kaiopolis umarmt ihn. Das geht mir nah. Lamachos, was schlägst du mich? Die Kaiopolis, was beißt du mich? Lamachos, ein saurer Gang, ich hab ihn schwer bezahlt. Die Kaiopolis, am Kannenfest, was sauer und bezahlen? Lamachos, o Pajan, Pajan. Die Kaiopolis, soviel ich weiß, ist heut nicht Pajans Fest. Lamachos, o haltet mir das Bein, au weh, liebe Leutchen, haltet fest. Die Kaiopolis, ihr aber haltet mir das dritte Bein, liebe Bräutchen, haltet fest. Lamachos, mir schwindelt noch vom harten Stoß, es wird vor den Blicken mir Nacht. Die Kaiopolis, ich will ins Bett zum harten Stoß, wie wird mich entzücken die Nacht? Lamachos, bringt mich zu Pitalos und übergebt mich pajanischer Hand. Die Kaiopolis, bringt zu den Richtern mich, wo ist der Archon? Gebt den Preis mir, den Schlauch. Lamachos wird fortgetragen. Der Speer ist mir, o haber Schmerz, durch Mark und Bein gegangen. Die Kaiopolis, die Kanne schwingend. Seht her, die Kann ist leer, bis auf den Grund. Triumph, Juhaisa. Chor, Juhaisa, lustger alter Knab. Juhe, Triumph, Juhaisa. Die Kaiopolis. Ich goss noch puren Wein dazu und soff's in einem Zug aus. Chor, geh hin, du wackrer Held, juhe, und nimm den Schlauch zum Lohne. Dikaiopolis, kommt all mit mir und singt mit mir, Juhe, Triumph, Juheisa. Chor. Wir folgen dir mit Freuden, wir Lob singen dir und deinem Schlauch, Juhe, Triumph, Juheisa.